Schrecken erträgt die Seelen nicht. Ach, Christ in Bande, um Freudigkeit habe ich vielleicht nur mir Krönst uns mit Wein. Gedanke, der uns Leben gibt, welch eterner Bild auszudenken. Also hat Gott die Welt geliebt, und seinen Sohn zu schenken, und seinen Sohn zu schenken. Nimm mir den Kross, das Jesus ist am Kreuz nicht meine Schuld getragen, nicht Gott und mein Erlöser ist, so werd ich angstvoll sagen, so werd ich angstvoll sagen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass ich erwecke aus der Erde, wenn er sich zum Gericht erhebt, im Fleisch in Schauen werde, im Fleisch in Schauen werde. Erforsche mich, erfahr mein Herz, und sieh, erwies meine. Ich denk an deines Leidens Schmerz, an deine Liebe. Das Leben ist dir ich bin viel zu gering, der Treue, die ich singe, und die du heut an mir getan, und die du heut an mir getan. Dein Name sei gepreist, mein Leben und mein Ende ist dein.